meins und deine Bitch ist es auch. Das Mic ist meins und deine Bitch ist es auch. Das Mic ist meins und deine Bitch ist es auch. Das Mic ist meins, ihr Wichser schreibt, rappt, aber werdet hart gefickt. Und bewegt euch schwul, als werdet ihr Arsch gefickt. Was müsst ihr ändern? Tja, Jungs, fragt mich nicht. Ich bin ehrlich, Mann, ich weiß es, aber sag es nicht. Ich sag, na komm schon, lutsch mein Ding wie ein Bonbon. Schon rufen 1000 Frauen an, die kommen wollen. Ja, ja, es ist so leicht, ein Ausruf reicht. Ich lad alle zu mir ein und nehm mir ausgiebig Zeit. Sagt, lernt meine Handynummer auswendig, weil ich nicht will, dass ihr meine Nummer einspeichert. Denn jede, die nur kurz durchs Telefonbuch zappt, entdeckt mein Name, steckt dein Handy ein und ist weg. Wie kommt ihr jetzt klar ohne mich? Ihr wolltet zu mir und seid sogar schon rasiert. Ich geb'n Fick, den ich kenn. Viele Bitches, die mir seit Jahren am Schwanz hängen. Nigga, doch ich fix sie nie.